hektisch und artikuliert zu schreien. Kurz und kürzer, lang und länger, immer härter trifft es auf. Vor der Türe hört man Schritte und der Türknauf dreht sich langsam. Stiften, Schrauben, Nadeln fallen auf den Boden. Man vertraut besser keinem mehr. Armelose, kranke Tiere, Brillenschlange, Schnabeltiere, Briefenschläge, Taubenschläge, Taubenschlagen auf die Schädel. Spitze Objekte treffen auf den Boden von Wäldern, die wir schon bald ruhen. Durchlöchert ist der Schmerz visualisiert. Promotorisch positive Negationen, die vielleicht mal irgendwie irgendwo wohnen. Lebendigkeit und Tod sind nur von schmalem Grat getrennt. In der Zeit wird vielen unverdient das Leben geschenkt. Wir malen malerisches Korn und zahlen, zahlen ganz sofort. Vollgedruckt und zugedopt, vollgenebelt, Kunst erzeugt. Filterkippen, zweifellos, Menschenmasse, Dunkelheit groß. Intelligenz, alltagsgestört, Zugang zur Welt bleibt verwehrt, Realität bleibt unversehrt, verschönt von buntem Katzenfluss, warten jahrelang, sonst nichts, warten jahrelang, sonst nichts. Bea? Fallen nicht ins Gewicht. Hirnkrank, psychotisch gestört. Was für dich richtig und für den anderen verkehrt. Irgendwann, früher oder später, werden wir alle tot verzerrt. Die Nadel drückt auf einen weichen Bildschirm. Und die Wirklichkeit ist verzerrt.